als ich dann in die große Kriegsstandshalle hineintrat, dort also drei oder vier dieser Raketen, 14,5 Meter lang, 1,65 Durchmesser, gesehen habe, da kam ich mir unwillkürlich vor, wie in einem Buch oder in einem Film von dem damals beliebten Schriftsteller Hans Dominik, der also utopische Romane, aber mit technisch realem Hintergrund geschrieben hat. Also ich war, wie man so will, sagt, einfach überwältigt. Mit den Frauen in Berührung. Ich war aber das etwa im Mai, Juli 35. Und damals war ich schon recht optimistisch geworden und dass ihre Sachen waren vor allem dann durch Platz und Lager vertreten, hatte sich natürlich dann entsprechende Renommee verschafft. Und auch die Luftwaffe war plötzlich sehr interessiert. Und es gärte so, dass man ein gemeinsames Projekt eventuell machen könnte. Und wir haben dann das erste Mal beschlossen, zu suchen, wo ein geeigneter Platz ist. Damit geht eigentlich die Geschichte bei dem Mensch, wenn man so will. Thank you.